Ihr seid das Licht der Welt. Das sagt Jesus über uns in der Bergpredigt. Und Paulus hat mal geschrieben, wandelt als Kinder des Lichts. In der Predigt heute geht es darum, wie wir als Christen leben sollen in dieser Welt. Und Jesus bringt es auf den Punkt. Wir sollen Licht bringen in diese Welt, denn wir sind das Licht der Welt. Und damit wir eine Vorstellung davon bekommen, was das eigentlich konkret bedeutet, wie das aussehen kann, habe ich heute als Predigttext Jesaja 2 mitgebracht, und zwar die ersten 5 Verse, weil da könnten wir eine Vorstellung bekommen, was es heißt, Licht der Welt zu sein. Ich lese mal vor, was Jesaja 2 dort prophezeit. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Wer häufiger mal einen Gottesdienst besucht, dem kommt dieser Text bekannt vor vielleicht, auch wer meine Predigten verfolgt, weil ich habe über diesen Text, zumindest so ähnlich, schon mal gepredigt, nämlich letztes Jahr im November. Denn diese Vision aus Jesaja 2, die gibt es im Grunde zweimal in der Bibel. Es gibt sie einmal in Jesaja 2 und es gibt sie ein zweites Mal in Micha 4, fast wortwörtlich genauso. Und Micha 4 war vor einem halben Jahr Predigttext und jetzt wieder die im Grunde gleiche Vision. Und vielleicht deshalb, weil man so eine gute Botschaft auch mehr als einmal hören kann. Jesaja gibt uns eine sehr konkrete Vorstellung, eine sehr konkrete Vision davon, was es eigentlich heißt, Licht der Welt zu sein. Ganz markante Bilder, ne? Schwerter sollen zu Pflugscharen werden. Ihr könnt es gerne mal googeln. Das ist ja ein ganz berühmtes Bild. Also vor der UN, vor dem Gebäude in New York, steht diese berühmte Skulptur, die das bildlich darstellt, die Schwerter, die zu Pflugscharen werden. Und das heißt also, Licht der Welt zu sein, heißt, sich konkret für Frieden einzusetzen, Schwerter zu Pflugscharen zu machen. Oder mit den Worten aus der Bergpredigt von Jesus, selig sind die Friedfertigen. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere da. Oder wenn dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, so geh mit ihm zwei. Aber, und das wäre jetzt mein erster von 4 Gedanken, die ich habe zu dieser Vision beim Propheten Jesaja, der erste von 4 Gedanken. Es gibt einen grundlegenden Unterschied, zwischen vielen religiösen Systemen dieser Welt und dem Gott der Bibel. Viele religiöse Systeme funktionieren nach einem bestimmten Schema, mitunter auch sogenannte christliche Systeme. Und der Gott der Bibel funktioniert anders. Gerade was unser Verhalten, unsere Ethik angeht. Jesaja beginnt seine Prophetie mit einem ganz klaren Bild vom Ende. Er sagt, hier, das Ende steht fest. Er fängt mit dem Ende an. Also wenn man einmal zu diesem Text aus Jesaja 2 in die Kommentarliteratur schaut, merkt man, diese Vision ist Bestandteil einer viel größeren Vision. Und die umfasst im Jesaja-Buch die Kapitel 2 bis 12, also eine sehr lange Vision. Und Kapitel 2, diese ersten Verse, bilden dafür den Auftakt. Und das Interessante ist, dass Jesaja da mit dem Ende anfängt, nämlich am Ende Gottes großes Friedensreich wird feststehen. Punkt. Und damit funktioniert der Gott der Bibel eben ganz anders als viele religiöse Systeme, die uns nämlich immer im Unklaren lassen, was das Ende angeht. Vor allen Dingen dich persönlich im Unklaren lassen. Ich sage es mal mit meinen Worten, religiöse Systeme sagen dir oft, ob du am Ende in den Himmel kommst oder nicht, kann man nie so genau wissen. Ob deine Leistungen wirklich reichen für den Himmel, wer weiß es. Du kannst dir nie ganz sicher sein, denn wenn du dir sicher wärst, das wäre ja nahezu gefährlich. Weil dann könntest du dich ja ausruhen. Dann hättest du ja Grund, faul zu sein und nachzulassen. Nee. Klar, Gott ist auch gnädig und auch nachsichtig, wenn mal Sachen nicht klappen, aber du kannst dir nie ganz sicher sein, ob es am Ende mit dem Himmel reicht. Du kannst dir nie ganz sicher sein, ob dein Karma reicht, um das Nirvana zu erreichen. Deshalb, es ist oft so in Religionen, am Ende brauchst du eine bestimmte Anzahl von Punkten, um reinzukommen, aber wir verraten dir nicht, wie viele Punkte du genau brauchst, weil sonst könntest du ja faul werden. Und Jesaja geht ganz anders vor. Der Gott der Bibel, bei dem läuft das ganz anders. Jesaja sagt, das Ende steht schon fest. Du sollst einen Platz haben in Gottes großem Friedensreich. Und weil du diesen Platz schon sicher hast, lebe entsprechend. Kümmere dich um die Witwen und Waisen. Kümmere dich um die Menschen in deinem Umfeld, die sich selber nicht verteidigen, sich selber nicht wehren können, die nicht für sich selber sorgen können. Weil die Sonne schon scheint, weil in Jesus Christus die Sonne selbst schon auf die Welt gekommen ist, er ist das Licht der Welt. Weil die Sonne schon scheint, gib etwas von seinem Licht weiter. Sei wie der Mond, der die Sonne reflektiert. Das ist ein grundsätzlich anderes Verständnis. Das Ende ist nicht offen, sondern das Ende ist sicher. Und deswegen lebe. Und damit bin ich bei meinem zweiten Gedanken zu dieser Vision von Jesaja. Jesaja hat in dieser kleinen Geschichte hier schon einen Hauch von Advent. Ich nehme das hier auf, mitten im August. Wir sind hier kurz davor, dass die Spekulatius-Kekse wieder in den Supermarktregalen auftauchen. Und mitten im August haben wir schon einen Hauch von Advent. Denn, und das ist total interessant, es gibt zwischen dieser Vision in Jesaja 2, diesen ersten 5 Versen, und der Jesus-Geschichte ganz viele Verbindungslinien, ganz viele Motivlinien, die weitergezogen werden und alle auf Jesus zulaufen, auch wenn von Jesus so explizit in diesen ersten 5 Versen bei Jesaja gar nicht die Rede ist. Ich stelle euch mal ein paar vor. Jesaja endet ja seine Vision in Vers 5, Jesaja 2, Vers 5, mit dem Lichtmotiv. Ich lese nochmal. Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Und dieses Lichtmotiv spielt später in dieser größeren Jesaja-Vision, Kapitel 2 bis 12, eine ganz prominente Rolle, nämlich in Kapitel 9. Es ist einer der Texte, die bei uns nahezu jedes Jahr an Weihnachten gelesen werden. Ich lese es einmal vor, Kapitel 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande scheint es hell. Klammer auf, Matthäus nimmt die Worte selber auch auf, dann in Matthäus 4, um das Wirken Jesu zu beschreiben. Und warum scheint es hell? Warum ist das Licht aufgegangen? Ich lese weiter aus Jesaja 9. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das heißt, warum sollen die Leute im Licht des Herrn wandeln? In der Vision in Jesaja 2. Weil ihnen ein Kind geboren ist. Es wird ein Kind kommen und durch dieses Kind scheint es hell. Oder noch eine Verbindungslinie zu Jesus aus dieser Vision in Jesaja 2. Jesaja 11. Jesaja 11 hat ein sehr prominentes Lied. Es ist ein Ros entsprungen. Oder wortwörtlich steht in Jesaja 11. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Wie uns die Alten singen von Jesse kam die Art. Warum? Es geht dann weiter, Kapitel 11, ein paar Verse später. Über diese Person heißt es da, er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und jetzt ist total interessant, dass diese Verben, die für diese Person, diesen Reis, der aufspringen wird, benutzt wird, diese Verben, sind die gleichen wie in der Vision in Jesaja 2. Da heißt es, dass Gott die Völker richten wird. Und hier heißt es, dass es diese Person ist. Das heißt, und das wäre die Konsequenz, wenn man Jesaja liest, bekommt man den Eindruck, dieses Friedensreich, dieser Berg, der höher ist als alle Berge, der am Ende über allem stehen wird, am Ende ist es gar nicht ein geografischer Ort. sondern schlussendlich geht es hier um eine Person, in der das Wirklichkeit wird. Es ist Jesus. Auf Jesus läuft es zu. Das ist schon so interessant, wenn man diese ganze Prophezeiung Jesaja Kapitel 2 bis 12 sich einmal anschaut. Man nennt das schiastisch aufgebaut. Also sie hat ein Zentrum. Und das Zentrum ist von Kapitel 2 bis 12 Kapitel 7. Und Kapitel 7 hat wiederum ein Zentrum, die berühmten Verse, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und sie wird ein Kind gebären und dieses Kind wird Immanuel heißen. Das ist die Jesus-Prophezeiung. Und deswegen wird dieses Bild, was Jesaja in Kapitel 2 malt, auch im Neuen Testament mehrfach aufgegriffen. Also der Autor des Hebräerbriefs bringt es im Kapitel 12 so auf den Punkt: Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Also das, wovon Jesaja träumt, dass die Menschen kommen sollen zu Zion, zu dem Berg Gottes, zu dem Tempel, zu dem Haus Gottes, das wird Wirklichkeit, wo Menschen zu Jesus finden. Und deswegen bezeichnet sich Jesus selbst auch als Tempel. Lest mal Johannes 2, da sagt Jesus, ich sage es mit meinen Worten, ich bin der Tempel, der abgerissen und wieder aufgebaut wird und dadurch erhoben sein wird. Es geht am Ende nicht um ein Gebäude, sondern es geht um eine Person, nämlich Jesus Christus, in dem Gott selbst Mensch geworden ist. Und dann wird in Jesus das wahr, was Jesaja prophezeit und wovon Jesaja träumt. Jesaja träumt davon, dass die Völker pilgern werden nach Zion. Und das passiert schon bei der Geburt von Jesus, dass die Weisen aus dem Morgenland sich auf dem Weg machen und hinpilgern zu Zion, nämlich dem menschgewordenen Zion, zu Jesus Christus. Also, es gibt ganz viele Verbindungslinien zu Jesus in dieser Prophezeiung in Jesaja 2 und das durch das ganze Jesaja-Buch hindurch. Später im Jesaja-Buch gibt es eine Figur, die auftaucht, die man den Gottesknecht nennt, gerade ab Jesaja Kapitel 40. Und es gibt ab Jesaja Kapitel 40 vier Lieder über diesen Gottesknecht, berühmten Gottesknecht-Lieder. Und vielleicht das bekannteste ist sogar das vierte von denen, weil wir es sehr oft am Karfreitag lesen, weil es mit dem Tod Jesu eng in Verbindung steht, wo es heißt: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ganz berühmte Worte. Und dieses letzte und vierte, finale Gottesknechtslied wird mit folgenden Worten eingeleitet am Ende von Jesaja 53. Da steht: Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Erhöht und sehr hoch erhaben. Und dann merkt ihr, das sind die gleichen Vokabeln, die Jesaja in Kapitel 2 benutzt, als er über Zion träumt, über Jerusalem. Dass nämlich der Berg Gottes feststehen wird und hoch erhaben sein über alle Berge. Es geht am Ende nicht um einen Ort, es geht um eine Person. Es geht um den, der sich für uns klein macht. Auf einem anderen Berg, auf dem Berg Golgatha, der für uns ans Kreuz geht, unsere Sünden trägt, sie ausräumt. Und wir halten ihn für den Allerverachtetsten. Aber Gott hat ihn hoch erhoben und erhaben. Und jetzt steht Jesus Christus hoch über allen. Er ist der wahre Berg Zion. Und das ist jetzt nicht nur was intellektuell Spannendes, was irgendwie für den Kopf schön ist zu wissen, diese ganzen Verbindungslinien zu sehen. Es ist, ich finde, auch tröstlich und für das Herz gut zu wissen. Warum? Jesaja 1, das, was vor dieser Vision in Jesaja 2 steht, ist ein echt krasses Kapitel der Bibel. Nehmt euch mal die Zeit, lest das. Jesaja macht eine sehr deutliche Ansage, wie es gerade in Israel und besonders in Jerusalem aussieht. Er sagt: Bei euch geht schlimmer zu als in Sodom und Gomorra. Und Gott hat keine Lust mehr, eure Gebete zu hören, weil ihr euch so ungerecht verhaltet. Das geht nicht. Und man hat den Eindruck, dass es ist eine echte Katastrophe, die da sich gerade abspielt. Und das ist so schlimm, der Zustand dieser Stadt und der Leute ist so schlimm, das ist auch nicht mehr reformierbar. Das kann man nicht mehr wieder eben in Ordnung biegen. Vor allem wir Menschen können es nicht. Und deswegen ist die Lösung nämlich nicht, dass Jerusalem sich selber aus dem Schlamassel zieht, könnte es auch nicht, sondern Gott greift heilsam ein. Gott erhöht Jerusalem. Gott zieht seine Stadt aus dem Dreck. Ich lese nochmal Vers 2. Es wird zur letzten Zeit der Berg da des Herrn Haus es feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Eine passive Formulierung, und man redet davon, dass das göttliche passive Formulierungen sind. Das ist oft in der Bibel, wenn etwas passiv formuliert ist, Gott das implizite Subjekt des Satzes ist. Und das ist für mich ein total guter Gedanke fürs Herz und für dich vielleicht auch, weil das heißt, wenn du die Kraft nicht hast, dich gerade aus dem Sumpf zu ziehen, wenn du die Kraft nicht hast, dich aus dem Dreck zu ziehen, kommt Jesus zu dir, kommt Gott in Jesus zu dir, um dich rauszuziehen. Das ist die Botschaft, du musst es nicht selber. Gott tut es für dich, hat es in Christus schon getan. Also, erstens, Jesaja beginnt mit dem Ende. Zweitens, er schenkt uns schon mitten im Sommer, bei mir ist gerade Sommer, einen Hauch von Advent. Und drittens, das finde ich auch spannend, einmal darauf zu blicken, welche Rolle die Völker hier in dieser Vision von Jesaja spielen. Denn die Völker machen in dem Traum von Jesaja eine friedliche Wallfahrt nach Jerusalem. Und das ist deshalb so besonders, weil Israel die Völker in der Regel ganz anders erlebt. Die Völker kommen nämlich nicht nach Israel und nach Jerusalem mit friedlicher Absicht, mit Flugscharen, sondern mit Schwertern, um die Stadt zu erobern, um die Stadt zu plündern, zu verwüsten. Sie kommen mit Schwertern und Sicheln. Aber Jesaja hat einen anderen Traum. Er sagt, eines Tages werden die Völker nicht mit Schwertern kommen, sondern mit Flugscharen. Und sie werden nicht kommen, um Krieg zu führen, sondern sie werden aus einem anderen Grund zu uns kommen. Sie werden zu uns kommen, weil es bei uns was Wunderbares zu hören gibt. Bei uns gibt es was Gutes zu hören. Es wird Weisung ausgehen von diesem Berg. Die Tora Gottes, das Wort Gottes geht aus von diesem Berg. Und ihr Lieben, ich glaube, dass wir, die wir hier leben in Deutschland, zu diesen Völkern gehören, von denen Jesaja her spricht und träumt. Wir kommen zu Jesus, dem wahren Mensch gewordenen Hohenberg. Und wir kommen zu ihm, weil wir von ihm etwas Wunderbares hören. Und ich finde daran noch einen Aspekt interessant. Vielleicht lohnt es sich mal darüber nachzudenken. Also für die alten Israeliten war es stets eine Bedrohung, wenn die Völker kamen. Und ich habe den Eindruck, viele von uns empfinden es auch als Bedrohung, wenn die Völker kommen. Also wenn bei uns hier im Land immer mehr und mehr Menschen leben, die eine Migrationsbiografie haben. Ob man das jetzt zu Recht oder zu Unrecht als Bedrohung empfindet, sei jetzt einmal dahingestellt. Und ich habe nicht den Anspruch, in einer Predigt zu sagen, was jetzt politisch genau die richtige Einwanderungspolitik ist. Das können andere besser als ich beurteilen. Aber ich habe einen Gedanken. Was wäre, wenn wir uns als Christen in unseren Gemeinden von Jesajas Traum anstecken lassen? Dass zwischen den Völkern nicht Schwerter und Sicheln stehen, sondern dass die Völker gemeinsam pilgern zum Berg. Dass wir als Gemeinde eine Gemeinde werden, wo Menschen aus verschiedensten Völkern sich gemeinsam auf die Reise machen, zu einem Berg, zu Jesus selbst, weil wir gemeinsam sagen, da hören wir was richtig Gutes. Bei diesem Gott höre ich das, was meine Seele braucht, um zu leben. Und damit wäre ich bei meinem vierten und bei meinem letzten Gedanken zu Jesajas Prophetie. Nämlich, ich finde Jesajas Traum, das könnte in gewisser Hinsicht auch ein Traum für mich sein, so wie ich mir Gemeinde vorstelle, wie Gemeinde sein sollte. Nämlich eine, ich sage es mit meinen Worten mal etwas kryptisch, eine fließende Gemeinde. Es gibt nämlich in diesem Text von Jesaja ein echt schräges Bild. Ein Bild, wo man sich denkt, Moment, das passt nicht. Vers 2 heißt nämlich wörtlich, da heißt es wörtlich, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Also am Ende wird da dieser Berg sein, dieser hohe Berg. Und zu diesem Berg werden die Völker strömen oder fließen. Also wie ein Fluss fließt, wie ein Strom strömt. Und man merkt sofort, da passt was nicht, weil Wasser fließt nicht Berge rauf. Also Wasser fließt immer bergab. Und jeder, der mal mit dem Kanu unterwegs war und versucht hat, nachdem man so mit dem Strom auf dem Fluss unterwegs ist, mal zu wenden und gegen den Strom zu paddeln, so läuft es eigentlich nicht so richtig gut. Ströme fließen nach unten, aber nicht dieser Strom. Die Völker strömen zu diesem Berg, auf dem es so etwas Gutes zu hören gibt. Sie strömen aufwärts, als ob sie nach oben gezogen, nach oben gesaugt werden, wie so ein Magnet, der sie anzieht. Und ich denke mir, das ist doch eigentlich ein schönes Bild für unsere Gemeinde, oder? Für unsere Gemeinden. Wenn wir uns versammeln, wenn wir uns treffen sonntags zum Gottesdienst, dann werden wir von der guten Nachricht von Jesus angezogen, wie von einem Magneten. Wir werden auf einen geistlichen Berg hinaufgesogen, weil wir hier Gutes hören. Weil wir die Botschaft hören von Jesus, der dein Licht ist. Der gekommen ist, um dich aus dem Dreck zu ziehen. Deswegen finde ich das so passend, dass so viele alte Kirchen auf Bergen gebaut wurden oder auf Anhebungen. Also ich bin hier in Hamburg, da redet man, also wir reden auch von Bergen, aber alle, die aus dem Süden kommen, können da immer nur schmunzeln. Aber die Kirche, in der ich hier bin, die steht auf einer Düne. Die ist erhoben, auch innerhalb meines Stadtteils. Es gibt Leute aus der Gemeinde, die haben das auch in ihre Formulierung aufgenommen. Die sagen, komm, wir gehen nach oben zur Gemeinde, weil man, wenn man zu uns geht, nach oben geht. Und ich denke mir manchmal, wie passend. Denn Gemeinde ist schon der Ort, ist schon der Berg, von dem Jesaja träumt. Weil die Botschaft von Jesus hier ausgeht und das zieht Menschen an. Der Altar in unserer Kirche ist erhoben, steht leicht erhöht, weil wir da Leib und Blut Christi empfangen und über dem Brot und über dem Kelch die Worte hören, für dich gegeben. Worte, die uns anziehen. Die Kanzel ist erhoben. Nicht, weil jeder meiner Gedanken immer so erhaben wäre, aber weil die gute Botschaft, die von der Kanzel ausgeht, alle anzieht wie ein Magnet. Also, das ist Gemeinde. Das ist Gottesdienst. Wir werden gestärkt, angezogen von der guten Botschaft. Und dann fließen wir wieder den Berg hinunter in unseren Alltag, um da etwas von dem Licht weiterzugeben, was wir empfangen haben. Also ihr Lieben, kommt nun ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Gnade sei mit euch und Amen. Und noch eine persönliche Anmerkung. Ich verabschiede mich in meinen Sommerurlaub. Das heißt, es gibt die nächsten Wochen auf diesem Kanal keine neuen Predigten. Anfang September, ich glaube, der 7. müsste es sein, da bin ich wieder im Dienst und dann gibt es auch wieder eine neue Predigt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer.